Drittes Kapitel. Der schwarze Fleck. So gegen die Mittagsstunde stand ich vor des Captains Türe mit einigen kühlenden Getränken und Medizinflaschen. Er lag noch so ziemlich in derselben Stellung, in der wir ihn verlassen hatten, nur hatte er sich etwas höher hinaufgeschoben. Er schien schwach, zugleich aber auch aufgeregt zu sein. »Jim«, sagte er zu mir, »du bist hier im Hause der Einzige, der was taugt. Und du weißt, ich bin immer gut zu dir gewesen. Kein Monat ist vergangen, ohne dass ich dir ein silbernes Vier-Penny-Stück gegeben habe. Und nun sieh mal, Mart, mir geht's verdammt schlecht und ich bin von allen verlassen und, Jim, du wirst mir ein einziges Nöselchen rumbringen, nicht wahr? Das tust du doch, mein Jungchen.« »Der Doktor«, fing ich an. Aber da fluchte er auf den Doktor mit schwacher Stimme, aber es kam ihm von Herzen. »Doktors sind alle Schwätzer«, sagte er. »Und der Doktor da, was versteht der von seebefahrenen Menschen? Ich bin an Stellen gewesen, da war es so heiß wie in der Hölle und die Kameraden fielen rund um mich herum wie die Fliegen vom gelben Hans und das Land da schwankte von Erdbeben wie Meereswogen. Was weiß so ein Doktor von solchen Ländern? Und ich blieb am Leben, sag ich dir, und das machte der rum. Der war für mich Essen und Trinken und wir waren wie Mann und Frau und wenn ich nicht meinen Rum haben soll, dann bin ich ein armseliges altes Wrack an einer Leeküste. Und mein Blut kommt über dich, Jim, und über den Schwätzer da, den Doktor.« Jetzt kam wieder eine Reihe von Flüchen und dann fing er noch einmal an zu betteln. »Sieh doch mal, Jim, wie mir die Finger zittern. Ich kann sie nicht stillhalten, ich kann's einfach nicht. Hab an diesem lieben Tag noch keinen Tropfen gehabt. Der Doktor da ist ein Schafskopf, sag ich dir. Wenn ich nicht einen Schluck rumkriege, dann krieg ich das graue Elend. Hab's schon ein paar Mal gehabt. Ich sah den alten Flint in der Ecke da, der da hinter dir. Sah ihn klar und deutlich, und wenn ich das graue Elend kriege, na, ich hab ein hartes Leben gehabt und mir wird schlecht bei dem Gedanken. Der Doktor sagte mir ja selber, ein einziges Glas würde mir nicht schaden. Ich will dir eine goldene Guinea für ein Nöselchen geben.« Er wurde immer aufgeregter und das machte mich unruhig meines Vaters wegen, mit dem es an diesem Tage sehr schlecht stand und der Ruhe nötig hatte. Außerdem hatte ja der Doktor wirklich die Worte gesagt, die der Captain mir anführte. Der Bestechungsversuch ärgerte mich allerdings, aber ich sagte, »Ich brauche Ihr Geld nicht. Bezahlen Sie nur, was Sie meinem Vater schuldig sind. Ich will Ihnen ein Glas holen, aber nicht mehr.« Als ich ihm das Glas rumbrachte, griff er gierig danach und trank es aus. Dann sagte er, »Ah, das tut wohl. Mir ist ganz gewiss schon etwas besser. Und nun hör mal, mein Jüngchen, sagte der Doktor, wie lang ich hier in dieser alten Klappe liegen müsse?« »Wenigstens eine Woche.« »Alle Donner«, schrie der Captain, »eine Woche? Das geht nicht. Inzwischen würden sie mir den schwarzen Fleck bringen. Die Schweinehunde sind schon dabei, mir den Wind abzufangen. Die Schweinehunde, die nicht sparsam umgehen konnten mit dem, was sie kriegten, und jetzt klauen wollen, was einem anderen gehört. Benimmt ein ordentlicher Seemann sich so, hm? Das möchte ich mal hören. Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe niemals gutes Geld vergeudet, was ich mir verdient hatte. Ich habe auch noch nie welches verloren und ich will auch jetzt wieder dafür sorgen, dass sie sich den Mund wischen können. Vor denen habe ich keine Angst. Ich werde noch ein Segel aufsetzen, mein Jungchen, und sie können mir nachflöten.« Während er diese Reden hielt, war er mit großer Mühe von seinem Bett aufgestanden. Er hielt sich mit einem Griff, dass ich beinahe laut herausgeschrien hätte, an meiner Schulter fest, und ich merkte, dass seine Beine so schwer wie Blei sein mussten, denn er konnte sie kaum bewegen. Seine Worte an sich waren zwar sehr mutig, aber die schwache Stimme, in der er sie aussprach, bildete einen traurigen Gegensatz dazu. Als es ihm gelungen war, sich auf den Bettrand zu setzen, schwieg er einen Augenblick. Dann flüsterte er, »Der Doktor, er hat mich alle gemacht. Es saust mir in den Ohren. Leg mich auf den Rücken.« Ich konnte ihm nicht viel helfen, denn ehe ich noch zugriff, war er schon wieder in seine frühere Lage zurückgesunken. Eine Weile lag er still da, endlich sagte er: »Jim, du sahst heute den Seemann?«